Kapitel 37. Das Kloster der Waldläufer. Ich wollte schon den Hang zur Brücke hinaufsteigen, doch Gorn packte mich an der Schulter und hielt mich zurück. Fragend blickte ich ihn an. »Ich würde mich gerne erstmal in der Felsspalte da oben sehen«, klärte er mich auf. »Ich hab nämlich gern einen freien Rücken und wer weiß, was da für Viecher drin sind.« Ich zuckte mit den Schultern. »Von mir aus?« Ein schmaler, felsiger Uferstreifen führte von dem Strand an der Wand der Klippe entlang bis hin zur Felsspalte. Die Spalte selbst war voll von Moosen und Dunkelpilzen. Die Felsspalte wurde zu den Bergen hin immer schmaler. Sie reichte als Höhle noch einige Meter in die Felswand hinein, endete dann aber vor einer kleinen Mauer. Eine Holztür versperrte den Durchgang. Irgendjemand hatte sie schon vor langer Zeit aufgebrochen. »Was meinst du, was das hier ist?«, fragte ich. Gorn zuckte mit den Schultern. »Vielleicht ein unterirdischer Weg ins Kloster.« Er trat durch die Tür und ich folgte ihm. Wir standen in einer kleinen Höhle, in der einige uralte Kisten und Fässer lagerten. »Scheint eine Vorratshöhle des Klosters gewesen zu sein«, stellte Gorn fest. Mein Blick fiel auf ein Skelett, das an einer Wand lag. Gorn war schon damit beschäftigt, den Inhalt der Kisten zu untersuchen. Ich kniete mich neben das Skelett. Ob dies einer der Klosterbewohner gewesen war? Zumindest lag es schon länger hier, denn Fleisch und Kleidung waren völlig verfault und nur die Knochen waren noch übrig. Plötzlich fiel mir auf, dass das Skelett etwas in der Hand hielt. Die Hand hatte sich offenbar gerade krampfhaft herumgeschlossen, als dieser Mann gestorben war. Ich brach die alten Knochen und nahm den Gegenstand an mich. Es war ein Stein. Ein weißer Kiesel mit glatten Rändern, ohne die kleinste Kante, wie man sie am Meer finden konnte. Er hatte ungefähr die Größe meiner Hand. Ich drehte ihn um. Auf der anderen Seite war etwas eingeritzt. Eine Rune. »Nee, nichts außer alten Spruchrollen und verfaulten Zeugs«, brummte Gorn missmutig und wandte sich von den Kisten ab. »Wahrscheinlich haben sie hier vorwiegend Nahrung gelagert«, überlegte ich. Gorn nickte und blickte dann zu dem Stein in meiner Hand. »Was hast du da?« »Einen Stein.« »Toll.« »Das ist nicht irgendein Stein. Hier, schau, da wurde etwas eingeritzt. Und das Skelett da hat den Stein in der Hand gehalten.« »Wieso sollte hier unten jemand sterben mit einem Stein in der Hand?« »Tja, vielleicht hat der Typ sich hier ja versteckt, als das Kloster angegriffen wurde und ist dann hier unten gestorben.« »Und warum hat er dann diesen Stein in der Hand gehabt?« Ich schüttelte ratlos den Kopf. »Keine Ahnung. Vielleicht hat er das Ding irgendeine Bedeutung für die Waldläufer.« »Na egal, lass uns hoch ins Kloster gehen, anstatt hier über Steine nachzudenken«, erwiderte Gorn, den der Stein nicht sonderlich zu interessieren schien. Ich steckte ihn mir jedoch einer Eingebung folgend in die Tasche. Wir gingen den Weg zurück zum Strand und stiegen dann den steilen Weg hinauf, bis wir an die Felsspalte kamen. Die ungefähr 3 Meter lange Brücke war noch gut intakt. Auf der anderen Seite der Spalte war die Klippe felsiger. Nur hier und da wuchsen noch Grasbüschel und Moose. In der Ferne, am Rand der Klippe, sahen wir die Ruinen aufragen. Doch wir blieben am Anfang der Brücke stehen. Dort auf der anderen Seite waren einige bedrohliche, echsenartige Kreaturen. Sie hatten lange, kräftige Beine, mit denen sie sehr gut springen und vor allem sehr schnell rennen konnten. Die Arme der Echsen waren im Gegensatz dazu zu klein und kümmerlich. Ihre Körper waren länglich, schmal und stromlinienförmig. Die klobigen Schwänze bildeten den Gegenpol zu den langen Hälsen und hielten sie im Gleichgewicht. Die Hälse gingen in schmale Köpfe mit großen Wülsten über den kleinen gelben Augen über. Die Haut der Kreaturen war ledrig und geschuppt, wie bei allen Echsen. Sie war in einem Grau-Grün gehalten, das sie in Wäldern gut verborgen hätte. Lediglich auf dem Rücken hatten sie einige dunkelgrüne Sprenkler. »Snapper«, sagte Gorn leise und zog seine Axt. Dies waren also Snapper. Unheimlich schnelle, gnadenlose Jäger, wie man sie häufig in wilden, felsigen oder waldigen Regionen antraf. Einzeln waren sie für einen geübten Kämpfer kein Problem. Doch für gewöhnlich bewegten sie sich in Rudeln und diese konnten selbst den besten Schwertmeister und Jägern gefährlich werden. Deshalb und weil es sich so gut zum Bau von Rüstungen eignete, war Snapperleder auch so begehrt. Die Snapper hatten uns inzwischen gewittert. Sie reckten ihre großen Nüstern in die Luft, knurrten und offenbarten ihre messerscharfen Zähne. Ich schätzte sie auf 2 Dutzend. Wir warteten auf der Brücke. Hier konnten uns nicht mehr als 3 Snapper zugleich angreifen. Langsam formierte sich das Rudel und kam knurrend auf uns zu. Ganz langsam. Dann rannten sie plötzlich wie auf ein unsichtbares Kommando los. Ich ließ mein Schwert aus der Scheide fahren und durchtrennte einem der anstürmenden Snapper aus dieser Bewegung heraus den Hals. Zu meiner Linken hieb Gorn gleich 2 Snapper mit einem einzigen Schlag in Stücke. Der nächste Snapper sprang auf mich zu, das Maul weit aufgerissen, die Klauen vorgestreckt. Ich stieß mein Schwert nach vorne und durchbohrte den Snapper. Plötzlich sprang eine der Echsen in einem gewaltigen Satz über den Abgrund und landete hinter mir. Ich wirbelte herum und trennte ihren Kopf mit einer lockeren Schwertbewegung ab. Schon sprangen 2 weitere Snapper über die Schlucht. Diese Tiere waren nicht dumm, sie wollten uns von beiden Seiten angreifen. Auch Gorn hatte dies inzwischen bemerkt und war in die Mitte der Brücke getreten, um mir den Rücken frei zu halten, während ich die Snapper bekämpfte, die über den Abgrund gesprungen kamen. Wir standen nun Rücken an Rücken und wehrten uns gegen die zahlreichen von beiden Seiten anstürmenden Snapper. Es war ein kräfteraubender Kampf. Die Snapper waren schnell und gönnten uns nicht eine Sekunde Pause. Doch nachdem wir 3 weitere Snapper in Belias Reich geschickt hatten, zogen sich die anderen fauchend zurück. Sie schnaubten, knurrten uns an, scharrten mit den Füßen und dann rannten sie alle auf den Abgrund zu und sprangen in einem großen Satz über ihn hinweg. Sie wandten sich noch einmal knurrend um und rannten dann weiter Richtung Fluss. Snapper waren tatsächlich nicht dumm. Sie wussten, wann sie verloren hatten. Ein paar Drecksviecher weniger, brachte Gorn heraus. Ich reichte ihm einer meiner Heiltränke und nahm selbst einen großen Schluck, um die Wirkung des Rings zu beschleunigen. Nachdem wir uns kurz ausgeruht hatten, setzten wir unseren Weg fort. Die Klostermauer reichte von den Bergen bis zum Rand der Klippe. Sie war aus hellem Stein gebaut und noch gut intakt. Zu gut. Wie sollen wir darüber kommen? Soweit ich weiß, ist noch kein Koloniebewohner hier reingekommen. Die Magier natürlich ausgeschlossen. Er trat an das große, vergitterte Tor heran. Gorn spuckte in die Hände, packte das Gitter und versuchte es hochzustemmen. Vergebens. Schließlich setzte ich mich ratlos an den Rand der Klippe. Ich blickte über den Fluss und den Wald hinweg, ließ meinen Blick über das Tal schweifen. Schließlich blieb er am alten Lager hängen. Dort war Velaya jetzt. Was sie wohl gerade machte? Ob sie wohl an mich dachte, so wie ich an sie? Gorn ging weiterhin an der Mauer auf und ab. Er grunzte und riss mich damit aus meinen Gedanken. Die kleinen Biester sind wohl die einzigen, die es hier reingeschafft haben. Ich blickte auf. Dort an der Mauer krabbelten zahlreiche Fleischwanzen umher. Sie zwängten sich durch die kleinen Ritzen in der Mauer. Es war ein wildes Gewusel. Fleischwanzen. Natürlich. Ich zog den Stein aus meiner Tasche, den ich unten in der Höhle gefunden hatte, und betrachtete die eingravierte Rune. Es war keine Rune. Das war eine stilisierte Fleischwanze. Fasziniert betrachtete ich das Bild. Tja, eine Fleischwanze müsste man sein, dachte ich. Plötzlich begann der Stein zu glühen. Eine seltsame Wärme breitete sich in meinen Fingerspitzen aus, floss meine Arme hinauf und durchströmte meinen ganzen Körper. Ich begann zu schrumpfen, Fühler brachten aus meiner Stirn und ein zusätzliches Paar aus meiner Seite hervor. Mein Rücken erhärtete sich, meine Augen wurden groß und rund und es bildeten sich unzählige Facetten. Und dann stand ich da, starrte auf den Kiesel vor mir, welcher so groß war wie ich selbst. Fassungslos. Im nächsten Moment machte sich Panik in mir breit. Ich war eine Fleischwanze. Was, wenn das für immer so bleiben würde? Nachdem ich mich von dem ersten Schreck erholt und mich halbwegs gesammelt hatte, legte ich meine Fühler auf den Kiesel. Mach mich wieder zum Menschen, dachte ich fieberhaft. Mach mich wieder zum Menschen. Und tatsächlich, da war sie wieder, die wohlige Wärme, die sich in meinem Körper ausbreitete. Ich spürte, wie ich langsam wieder zu meiner normalen Größe anwuchs und das zusätzliche Paar Gliedmaßen wieder verschwand. Immer noch benommen und geschockt stand ich da, als plötzlich hinter mir Gorns Stimme erklang und mich herumfahren ließ. Du warst eine Fleisch... Du warst eine Fleischwanze. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Bei dem Bild, das der Große ansonsten so gelassene Söldner abgab, konnte ich nicht anders als laut loszubrusten. Du solltest dein Gesicht sehen. Nachdem ich mich wieder halbwegs beruhigt hatte, bückte ich mich und hob den Stein auf. Nachdenklich betrachtete ich ihn. Deshalb war der dem Kerl in der Höhle wohl so wichtig. Ich habe schon einmal gehört, dass die Druiden des Waldvolkes sich in Tiere verwandeln können. Aber ich habe es nicht geglaubt. Ich blickte auf die Mauer mit ihren zahlreichen Ritzen und Löchern und den unzähligen Fleischwanzen, die durch diese hindurch krabbelten. Als Fleischwanze sollten wir keine Probleme haben, da durchzukommen. Du bist ja bekloppt. Wo ist das Problem? Ich fass das nicht an. Das sind irgendwelche Zaubertricks und von Magie halte ich mich fern. Da weiß man nie. Ach komm, jetzt sei keine Angst, Molerat. Hast du etwa eine bessere Idee, wie wir reinkommen? Nein, aber auf jeden Fall nicht so. Von mir aus lege ich mich allein mit dem ganzen alten Lager an, aber bleib mir weg mit Magie. Ich verdrehte die Augen. Gut, dann nehme ich den Stein und gehe allein rein. Aber du musst ihn für mich durchs Gitter werfen, damit ich mich zurückverwandeln kann, klar? Gorn nickte. Seufzend nahm ich den Stein in die Hand und konzentrierte mich darauf, was ich wollte. Eine Fleischwanze sein. Wärme durchströmte mich, der Kiesel entglitt meiner Hand und fiel zu Boden. Dann stand ich da und blickte Gorn durch meine großen Facettenaugen an. Es war nicht ganz einfach, mit diesem Körper zurechtzukommen. Es war doch etwas anderes, mit 6 Beinen zu laufen als nur mit 2. So krabbelte ich etwas ungeschickt auf die Mauer zu. Die anderen Fleischwanzen tasteten mit ihren Fühlern nach mir, begutachteten mich neugierig oder auch misstrauisch. Ganz wohl fühlte ich mich doch nicht in meinem Chitinpanzer. Umso erleichterter war ich, als ich mich durch eine Ritze in der Mauer hindurch auf den großen Klosterhof gezwängt hatte. Nun krabbelte ich eilig auf das Tor zu. Ich sah, wie Gorn den Kiesel mit spitzen Fingern hielt und durch das Gitter hindurchwarf. Pass nächstes Mal besser auf, sagte ich vorwurfsvoll, als ich wieder in normaler Gestalt vor meinem Freund stand. Du hättest mich beinahe getroffen. Gorn machte ein entschuldigendes Gesicht. Neben dem Tor entdeckte ich eine alte Winde. Mit ihr musste sich das Tor öffnen lassen. Ich spuckte in die Hände, packte sie und versuchte, das Tor zu öffnen. Es gelang mir nicht. Mit aller Kraft stemmte ich mich gegen die Winde, verausgabte mich vollständig, doch sie bewegte sich keinen Millimeter. Du hast einfach nicht genug Kraft in den Armen, meinte Gorn, der mich durch das Gitter beobachtete. Du könntest ja auch einfach den Stein verwenden. Gorn verschränkte die Arme. Ich bin ein Mann und keine Wanze. Ich rollte mit den Augen. Schon gut, dann warte halt hier. Den Fokus werde ich schon alleine finden. Ganz so einfach gestaltete es sich doch nicht. Einige Zeit lang durchstöberte ich die verfallenen, aus weißem Stein erbauten Ruinen des Klosters, kramte zwischen den geborstenen, vermoderten Möbeln, doch ohne Erfolg. Dann jedoch entdeckte ich nahe dem Klippenrand einen schmalen Gang, der in den Berg hineinführte. Reliefs und Ornamente verzierten die Wände des Ganges. Ich kannte diesen Stil, kannte ihn aus dem Tempel im Sumpf. Am Ende des Ganges lag ein kleiner Raum mit einer kreisrunden Plattform in der Mitte, welche wiederum von 4 nach innen gebogenen Stacheln umgeben war. Sie glich der Plattform auf der Meeresklippe, wie ein Haar dem anderen. Auf der anderen Seite der Plattform stand der kleine Sockel mit dem matten, kraftlosen Fokus darauf. Kurz beäugte ich die Statue, die an der Wand hinter dem Sockel stand. Sie stellte einen stilisierten Menschen dar, geformt aus geometrischen Figuren und über mit Symbolen verziert. Den Kopf merkwürdig flach und von einem steinernen Bogen umgeben, der auf seltsame Weise an einen Heiligenschein erinnerte. Dann ergriff ich den Fokus und schob ihn in meine Tasche. Gerade wandte ich mich zum Gehen, da sah ich aus dem Augenwinkel plötzlich ein gelbes Licht aufleuchten. Ich fuhr herum und konnte mich gerade noch rechtzeitig unter der steinernen Faust hinwegducken. Einen Moment starrte ich fassungslos auf die lebendig gewordene Statue. Dann wich ich dem nächsten Schlag aus, nahm die Beine in die Hand und rannte. Hast du den Fokus? Rief Gorn von Weitem, als ich aus dem Gang rannte. Schon erschien hinter mir der steinerne Wächter und ich vernahm ein: Ach du heilige Scheiße! Aus Richtung des Tores. Am Rand der Klippe blieb ich stehen. Mit meinem Schwert hatte ich sicherlich keine Chance gegen dieses Ding, doch mir war eine andere Idee gekommen. Angespannt wartete ich am Klippenrand, während die Statue auf mich zurannte. Ich musste den richtigen Moment abpassen. Mit überraschend schnellem Tempo und drohend erhobener Faust kam der Steinwächter näher. Die Erde schien unter seinen Füßen zu beben und Staub wirbelte unter seinen Schritten auf. Im letzten Moment sprang ich zur Seite, landete auf dem steinernen Boden, rollte mich ab. Sofort sprang ich wieder auf die Beine, blickte mich um. Nichts. Der Platz war leer. Im nächsten Moment hörte ich ein lautes Platschen. Ich grinste. Mein Plan hatte funktioniert. Dann fiel mein Blick auf den Horizont. Dort war sie wieder, die graue Wolkenwand. Inzwischen war sie schon näher. Doch für einen heraufziehenden Sturm bewegte sie sich ungewöhnlich langsam. Das war Kapitel 37. Das Kloster der Waldläufer.